Schlimme Zeiten. Hörspiel von Hans Bräunlich nach zwei Erzählungen von Stefan Zweig. Sie gestatten? Es ist ein Raucherabteil? Das schon. Doch wenn es Ihnen unangenehm ist... Das Mittagessen im Speisewagen eben war doch ausgezeichnet, oder? Allerdings. Na also, warum sollten Sie da auf die gewohnte Zigarre danach verzichten? Danke. Ein Freund von mir hat vor dem Kriege öfters alte Bücher und Autographen bei Ihnen gekauft. Na, damals gab es ja auch noch einiges anzubieten. Heute dagegen seit sich der Wert des Geldes wie Gas verflüchtigt. Und die neuen Reichen? Haben die nicht ihr Herz für gotische Madonnen inzwischen ebenso entdeckt wie für alte Stiche und Inkunabeln? Man kann ihnen gar nicht genug davon heranschaffen. Bloß, das wird immer schwieriger. Und dabei ist ein wunderbarer venezianischer Wiegedruck für diese Käufer doch nur eine Kapitalsanlage in Höhe von so und so viel Dollars. Bei einer Rembrandt-Zeichnung geht es nicht anders. Eines Tages steht man dann ganz ausgepobert da. Und was tut man dann? Ich sah unsere alten Geschäftsbücher durch. Die Geschäftsbücher? Ich hoffte, Kunden aufzustöbern, denen ich ein paar Dubletten abluchsen wollte. Und? Erfolg gehabt? Ja und nein. Denn das ist so eine Geschichte. Eine Geschichte? Mir fällt es noch schwer, darüber zu sprechen, denn... Ja? Sehen Sie, so eine alte Kundenliste ist immer eine Art Leichenfeld. Viele Kunden sind oft schon tot, andere besitzen ihre kostbaren Sammlungen nicht mehr. Und von den wenigen Aufrechten ist ohnehin nichts zu erhoffen. Trotzdem versucht man es. Und? Nun, ich stieß da auf ein Bündel Briefe besonderer Art. Die Korrespondenz mit diesem Kunden reichte bis zu meinem Vater und Großvater zurück. Ich war ihm allerdings nie begegnet in den über 30 Jahren meiner Tätigkeit. Und alles deutete auf einen altväterlich skurrilen Menschen, einer jener verschollenen Spitzwegdeutschen. Seine Briefe waren säuberlichst geschrieben. Die Beträge immer mit roter Tinte unterstrichen. Er wiederholte zweimal die Ziffern, offenbar um keinen Irrtum aufkommen zu lassen. Und er unterzeichnete außer mit seinem Namen stets noch mit dem Titel. Forst- und Ökonomierat AD, Leutnant AD, Inhaber des Eisernen Kreuzes erster Klasse. Also ein Veteran aus dem Krieg 70-71. Dann müsste er heute mindestens 80 sein, wenn er noch lebt. Als Sammler alter Grafiken bewies dieser Sparmensch Klugheit, Kenntnis und erlesenen Geschmack. Er musste in Zeiten, da man für einen Taler noch ein Schock schönster deutscher Holzschnitte erwerben konnte, so ganz im Stillen eine erstaunliche Kupferstichsammlung zusammengetragen haben. Allein, was er bei uns in kleinen Beträgen während eines halben Jahrhunderts erstanden hatte. Bei anderen Händlern wird er sicher nicht minder wohlfeil gescheffelt haben. Anzunehmen. Seit 1914 allerdings dann keine Bestellung mehr. In dem Alter wäre ein Todesfall nicht ungewöhnlich. Und die Sammlung ist inzwischen verstreut. Nein, eine Versteigerung hätte mir nicht entgehen können. Auch nicht der geschlossene Verkauf der Sammlung. Dazu bin ich zu vertraut mit allen Vorgängen im Kunsthandel. Also war dieser sonderbare Mann doch noch am Leben. Oder die Sammlung in Händen seiner Erben. Jedenfalls interessierte mich das doch sehr. Und ich begab mich deshalb vorgestern in diese sächsische Provinzstadt. Auf dem Postamt erfuhr ich, dass der Forst- und Ökonomierat tatsächlich noch lebte. Ich hatte keine Mühe, seine Wohnung zu finden. Im zweiten Stock eines kleinen Bürgerhauses das Porzellantäfelchen mit seinem Namen. Mir öffnete eine alte, weißhaarige Frau mit sauberem schwarzen Häubchen. Sie wünschen? Ich hätte gern den Herrn Forstrat gesprochen. Meine Karte? Einen Augenblick, bitte. Erstaunt und mit einem gewissen Misstrauen sah mich die alte Frau an, ehe sie verschwand. Also aus Berlin, von dem großen Kunstantiquariat. Das soll nur kommen, der Herr. Freue mich sehr. Wenn Sie mir bitte folgen möchten. In der Mitte des bescheiden eingerichteten Zimmers stand hochaufgerichtet ein alter, aber noch markiger Mann. Herzlich hielt er mir beide Hände entgegen. Doch dieser Geste unverkennbar freudiger und spontaner Begrüßung widersprach eine merkwürdige Starre in seinem Dastehen. An der waagerecht unbeweglichen Haltung seiner Hände merkte ich, dass sie die meinen nicht suchten, sondern erwarteten. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir ist es schon von Kindheit an unbehaglich, einem Blinden gegenüberzustehen. Sicher Hilflosigkeit, die in uns wach wird. Unsicherheit. Vielleicht, weil wir glauben, ein Blinder vermag Tiefe in uns, in sich hineinzusehen. Jedenfalls auch diesmal wieder hatte ich ein erstes Erschrecken zu überwinden, als ich in diese toten, starr ins Leere hineingestellten Augen unter den weißbuschigen Brauen sah. Ein seltener Besuch, wahrlich. Wirklich ein Wunder, dass sich einer der Berliner großen Herren zu uns verirrt. Aber da heißt es natürlich, vorsichtig zu sein. Ja, ich kann mir schon denken, warum Sie mich aufsuchen. Die Geschäfte gehen jetzt schlecht in unserem armen, heruntergekommenen Deutschland. Es gibt keine Käufer mehr. Und da besinnen sich die Herrenhändler dann auf ihre alten Kunden. Doch bei mir werden Sie kein Glück haben. Wir Pensionäre können nicht mehr mittun bei den irrsinnigen Preisen, die ihr jetzt macht. Unser Eins ist ausgeschaltet für immer. Sie missverstehen meinen Besuch. Ja, Sie wollen mir nichts anbieten? Ich war in der Nähe und habe die Gelegenheit nicht versäumen wollen, einen alten Kunden unseres Hauses meine Aufwartung zu machen. Einem bedeutenden Sammler zudem. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr schön von Ihnen. Sie sollen auch nicht umsonst gekommen sein. Ich will Ihnen etwas zeigen, was Sie nicht jeden Tag zu sehen bekommen. Selbst nicht in Ihrem protzigen Berlin, aber auch nicht in der Albertina und ebenso wenig in dem gottverfluchten Paris. Luise, Luise, gib mir bitte den Schlüssel zum Schrank. Jetzt geschah aber etwas Unerwartetes. Die alte Frau, sie war bisher höflich und mit einer leise lauschenden Freundlichkeit unserem Gespräche gefolgt, hob zu mir bittend beide Hände auf. Und sie machte mit dem Kopf eine so heftig verneinende Bewegung. Zeichen, die ich zunächst nicht zu deuten wusste. Aber Herr Wart, du fragst den Herrn ja nicht einmal, ob er jetzt Zeit hat, deine Sammlung zu besehen. Es geht doch schon auf Mittag und nach Tisch sollst du eine Stunde ruhen. Das hat der Arzt dir ausdrücklich aufgetragen. Genug, Luise, bitte! Ist es nicht besser, du zeigst dem Herrn die Sachen nach Tisch? Und wir trinken dann gemeinsam Kaffee. Und nochmals wiederholte die alte Frau, so gleichsam über den Ahnungslosen hinweg, ihre bittend eindringlichen Gebärden. Nun verstand ich. Sie wünschte, ich solle eine sofortige Besichtigung ablehnen. Ich erfand daher schnell eine Verabredung zu Tisch. Ihnen wäre es aber nach 3 Uhr möglich. Es wird mir dann eine Ehre und ein Vergnügen sein, lieber Herr Forstrat. Natürlich. Die Herren Berliner. Nie haben die für etwas Zeit. Aber diesmal werden sie sich schon etwas Zeit nehmen müssen. Denn das sind 27 Mappen. Jede für einen anderen Meister. und keine davon halb leer. Also um 3 Uhr. Aber pünktlich sein. Wir werden sonst nicht fertig. Kräftig schüttelte er mir die Hand und entließ mich in Gnaden. Das alte Frauchen begleitete mich zur Tür. Ich hatte ihr schon die ganze Zeit einen Ausdruck verlegener Ängstlichkeit angemerkt. Dürfte sie meine Tochter Annemarie abholen, ehe sie zu uns kommen? Es wird mir ein Vergnügen sein. Es wäre besser. Aus mehreren Gründen. Sie speisen doch wohl im Hotel. Gewiss. Glauben Sie mir, es ist wirklich besser, wenn... Bis nachher dann. Und tatsächlich betrat zur verabredeten Zeit ein ältliches Mädchen, einfach gekleidet und mit suchendem Blick die Gaststube. Ich ging auf sie zu und erklärte mich bereit, nun die Sammlung ihres Vaters zu besichtigen. Meine Mutter und ich, wir haben eine große Bitte an Sie. Wenn ich sie erfüllen kann, gerne. Sehen Sie, Vater möchte Ihnen... Voller Stolz seiner Sammlung zeigen, ich weiß. Ich bin auch schon sehr gespannt. Die Sammlung ist nun aber... Wie soll ich es Ihnen sagen? Sie ist nicht mehr vollständig. Es fehlen einige Stücke. Nein, leider sogar. Ich muss wohl ganz aufrichtig zu Ihnen sein. Ich bitte darum. Sehen Sie, Vater ist seit Kriegsausbruch völlig erblindet. Ihm ist als einzige Freude seine Sammlung geblieben. Die sieht er sich jeden Tag an. Das heißt, er holt sich die Mappen hervor, um die einzelnen Stücke anzutasten, eins nach dem anderen, in der immer gleichen Reihenfolge, die er seit Jahren auswendig kennt. Und ich muss ihm aus den Zeitungen vorlesen von allen Versteigerungen. Je höher die Preise, die er da hört, desto glücklicher ist er. Vater versteht doch nichts mehr von den Preisen und von der Zeit. Er weiß nicht, dass man von seiner Pension kaum 2 Tage im Monat leben kann. Und nachdem dann noch der Mann meiner Schwester gefallen ist und sie mit 4 kleinen Kindern zurückblieb. Zuerst haben wir gespart und noch mehr gespart. Dann verkauften wir das bisschen Schmuck, das wir noch hatten. Ach mein Gott, was war das schon? Und so wussten wir eines Tages nicht weiter. Und da haben Mutter und ich ein Blatt verkauft. Vater hat es nie erlaubt. Er ahnt noch nicht einmal, wie schwer es ist, im Schleichhandel ein bisschen Nahrung aufzutreiben. Es war ein sehr kostbares Stück, das erste. Eine Rembrandt-Radierung. Wir bekamen viele 1000 Mark dafür und hofften, auf Jahre versorgt zu sein. Doch nach 2 Monaten schon war alles weg. So mussten wir noch ein Blatt verkaufen und noch eins. Die Händler sandten das Geld immer so spät, dass es oft schon wertlos war, wenn es kam. So ist Vaters Sammlung weggewandert, Stück für Stück. Deshalb erschrak auch meine Mutter heute so. Denn wenn Vater ihnen die Mappen aufmacht, so ist alles verraten. Wir haben ihm nämlich in die alten Passepartouts Nachdruck oder ähnliche Blätter statt der verkauften eingelegt. Nein, nein, er merkt nichts, wenn er sie antastet. Und er hat ja genau noch dieselbe Freude, wie wenn er sie früher sah. Hier im Städtchen ist ohnehin niemand, den Vater je für würdig gehalten hätte, ihm seine Schätze zu zeigen. Bitte zerstören Sie ihm nicht seine letzte Illusion. Helfen Sie uns. Heute wäre vielleicht Vaters glücklichster Tag. Wartet er doch seit Jahren darauf einmal wieder, dem Kenner seine Schätze zeigen zu dürfen. Selbstverständlich versprach ich, mein Bestes zu tun. Und mein Entschluss festigte sich noch mehr, als ich immer weitere Einzelheiten darüber erfuhr, wie gewissenlos und brutal man diese beiden Frauen betrogen hatte. Aber gleichzeitig spürte ich aber auch Sorge, ob ich meinem Versprechen gewachsen sein würde. Herein! Herein! Herr Watt hat gar nicht schlafen können vor Ungeduld, Ihnen seine Schätze zeigen zu dürfen. Setzen Sie sich. Die Mappen warten schon. Bitte nehmen Sie doch den bequemen Sessel. Danke. So, und nun wollen wir gleich anfangen. Es gibt viel zu sehen Und die Herren aus Berlin haben ja niemals Zeit. Diese erste Mappe hier, da ist der Meister Dürer drin. Und ein Exemplar schöner als das andere. Naja, Sie werden ja selber urteilen. Da, hier, sehen Sie einmal. Das große Pferd. Er entnahm mit zärtlichster Vorsicht der Mappe ein Passepartout, in dem ein leeres, vergilbtes Papierblatt eingerahmt lag, und hielt den wertlosen Wisch begeistert vor sich hin. Er sah es an, minutenlang, ohne doch wirklich zu sehen. Sein Gesicht drückte die angespannte Geste eines Schauenden aus. Nun, haben Sie schon jemals einen schöneren Abzug gesehen? Wie scharf, wie klar da jedes Detail herauswächst. Ich habe das Blatt verglichen mit dem Dresdner Exemplar. Das wirkte dagegen ganz flau und stumpf. Ja, hier das Pedigree. Und da haben Sie den Stempel der Sammlung Nagler. Hier den von Remy Este. Es war gespenstisch mit anzusehen, wie dieser Kenner ein vollkommen leeres Blatt so ekstatisch rühmte. Und wie er mit dem Finger genau auf alle die nur in seiner Fantasie noch vorhandenen unsichtbaren Sammlerzeichen auf der Rückseite des Blattes hindeutete. Ich wusste nicht zu antworten. Aber da begegnete ich wieder den flehentlichen Blicken der beiden Frauen. Das ist unerhört. Ist ein wirklich ganz herrlicher Abzug. Ist ja kaum zu glauben. Ist wunderschön einfach. Wahrhaftig, Herr Forstrand. Das ist noch gar nichts. Da müssen Sie erst die Melancholia sehen oder hier die Passion. Da sehen Sie doch nur diese Frische, dieser körnige, warme Ton. Da würde Berlin Kopf stehen mit all seinen Herren Händlern und Museumsdoktoren. Was? Nein, es war unheimlich, mit diesem Manne seine leeren Papierfetzen oder schäbigen Reproduktionen anzusehen. In der Erinnerung des so tragisch Ahnungslosen waren sie jedoch unerhört wirklich. Er beschrieb ohne Irrtum in fehlerloser Reihenfolge jedes einzelne mit den präzisesten Details. Diese unsichtbare Sammlung, längst in alle Winde zerstreut, sie war für ihn noch unverstellt da. Die Leidenschaft seiner Vision war so überwältigend, dass beinahe auch ich schon an sie zu glauben begann. Nur einmal, beim Vorzeigen der Rembrandtschen Antiope, unterbrach schreckhaft die Gefahr eines Erwachens die somnambule Sicherheit seiner schauenden Begeisterung. Doch schnell nahm ich ihm das gerahmte Blatt aus den Händen und rühmte eilig die auch mir gegenwärtige Radierung begeistert in allen Einzelheiten. Ja, da ist einmal einer, der etwas versteht. Endlich einmal. Von dem auch meine Familie hört, was meine Blätter wert sind. Denn ihr habt mich doch immer gescholten, weil ich alles Geld in meine Sammlung gesteckt habe. Lass gut sein, Vater. Aber es ist ja wahr. In 60 Jahren kein Bier, kein Wein, kein Tabak, keine Reise, kein Theater, kein Buch, nur immer gespart und gespart für diese Blätter. Wenigstens hattest du deine Freude daran. Und ihr, meine Lieben, ihr werdet es eines Tages erleben. Wenn ich einmal nicht mehr bin, dann seid ihr reich. Hört ihr? Reicher als alle in der Stadt. So reich wie die Reichsten in Dresden. Dann erst werdet ihr meiner Narrheit doch noch Beifall zollen. Doch solange ich lebe, kommt mir kein einziges Blatt aus dem Haus. Erst müssen Sie mich hinaustragen. Dann erst meine Sammlung. Seine Hand strich wie über etwas Lebendiges, über die längst geleerten Mappen. So reinen Ausdruck von Glück hatte ich selten auf einem Gesicht gesehen. Neben ihm standen die beiden Frauen, alternde, zermürbte Kleinbürgerinnen. Halb in Lachen, halb in Tränen boten auch sie einen Anblick, wie ich ihn nie ähnlich erschütternd erlebt. Und der alte Mann konnte nicht satt werden an meinem Lob. Als ich aber endlich sagte, ich müsse Abschied nehmen, wurde er verdrossen, wie ein eigensinniges Kind. Sie haben ja kaum die Hälfte gesehen. Herr Wart, nun musst du aber vernünftig sein. Ja, Vater, unser Gast versäumt ja sonst noch seinen Zug. Und es ist doch wohl für heute der letzte, nicht wahr? Allerdings, der letzte. Leider, Herr Forster. Ja, dann muss es wohl so sein. Aber Sie haben mir eine große, große Freude gemacht. Und Sie sollen auch nicht vergebens zu mir gekommen sein. Das bin ich nicht, Herr Forster. Ich verspreche Ihnen vor meiner Frau und Tochter als Zeugen, dass ich in mein Testament noch eine Klausel einsetzen will. Ich übertrage Ihrem altbewährten Hause die Auktion meiner Sammlung. Versprechen Sie mir nur, einen schönen Katalog zu machen. Ich brauche keinen besseren Grabstein. Die Frauen begleiteten mich zur Tür. Sie wagten nicht zu sprechen. Die Feinhörigkeit des Blinden hätte jedes Wort erlauscht. Aber voll Dankbarkeit strahlten mich ihre Blicke an. Betäubt hastete ich die Treppe hinunter. Da hatte ich also einen Blinden sehend gemacht. Nur dadurch, dass ich einem frommen Betrug Helferdienst bot. Ich, der ich doch in Wahrheit als schäbiger Krämer gekommen war. Als ich unten auf der Straße stand, hörte ich meinen Namen rufen. Reisen Sie gut, hören Sie! Reisen Sie gut! Und denken Sie an mein Versprechen! Mir wird dieser Anblick unvergesslich bleiben. Das frohe Gesicht des weißhaarigen Greises, hoch oben am Fenster, wie schwebend über all die mürrischen, gehetzten, geschäftigen Menschen in unserer wirklichen Welt. Das alte Wort scheint wahr zu sein. Sammler sind glückliche Menschen. Goethe, glaube ich. Sie geben sich eben einer Ekstase mit solcher Konsequenz hin, die unser eins längst verlernt hat. Sie schweben dahin, auf einer Wolke gütigen Wahns. Es hat wohl keinen Sinn, nach Erklärungen dafür zu suchen. Logik versagt da. Sehen Sie, auch mir ist da kürzlich etwas widerfahren, das in gewisser Weise ein Pendant zu Ihrem Erlebnis ist. Sie machen mich neugierig. Ich war wieder einmal in Wien und kam in einen Regenguss. Glücklicherweise wartet ja in meiner Heimatstadt an jeder Ecke ein Kaffeehaus. Ich flüchtete in eines, vollgefüllt mit Leuten, die mehr Zeitung konsumierten als Gebäck. In der Eile hatte ich mir gar nicht die Mühe gemacht, den Namen des Cafés außen abzulesen. Wozu auch? Ich saß warm und unbeschäftigt. Ich begann schon, jener trägen Passivität zu verfallen, die narkotisch jedem Wiener Kaffeehaus unsichtbar entströmt. Plötzlich wurde mir aber bewusst, ich musste hier schon einmal gewesen sein. Aber wann? Ich fühlte mich durch irgendeine Erinnerung diesem Raum verbunden. Gewaltsam stieß ich meine Sinne vor in den Raum und in mich hinein. Nur ein winziges Zipfelchen, das wusste ich, musste ich erst einmal erwischen. Dann immer bedarf ich eines sinnlichen Anreizes, eines winzigen Helfers aus der Wirklichkeit, aber diesmal nichts. Alles verschüttet und vergessen. Ich stand vor lauter Ärger auf. Doch kaum hatte ich die ersten Schritte durchs Lokal getan, da begann es. Rechts von der Zahlkasse, natürlich. Da musste es hinübergehen, in einen fensterlosen Raum nur von künstlichem Licht erhellt. Und es stimmte. Zwei Billiarde lungerten wie grüne, lautlose Schlammteiche darin. In den Ecken hockten Spieltische, an deren einen zwei Hofräte oder Professoren Schach spielten. Beim eisernen Ofen stand ein kleiner viereckiger Tisch. Und da wusste ich es wieder. Mein Gott, das war ja Mendelsplatz. Ich war nach zig Jahren in das Café Gluck in der oberen Eisenstraße geraten. Sie hatten dieses Café Gluck also einfach vergessen? Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich hatte auch Mendel vergessen. War er denn so ein bemerkenswerter Mensch? In Jakob Mendel lernte ich immerhin zum ersten Mal das Geheimnis der restlosen Konzentration kennen. Dieses tragische Glück und Unglück einer vollkommenen Besessenheit macht den Künstler wie den Gelehrten aus, den wahrhaft Weisen wie den vollkommen Irrwitzigen. Ich forschte damals dem paracelsischen Arzt und Magnetiseur Messmann nach, allerdings mit wenig Glück. Die einschlägigen Bücher erwiesen sich als unzulänglich. Der Bibliothekar der Universität, den ich um Auskunft gebeten, murrte mich nur unfreundlich an. Ich wollte meine Absicht, über Messmer zu schreiben, schon aufgeben. Da versprach mir ein Freund. Du, ich gehe mit dir zu Mendel. Mendel? Natürlich, Jakob Mendel. Der weiß alles und verschafft alles. Alles? Du, der besorgt dir das entlegenste Buch aus dem vergessensten deutschen Antiquariat. Der tüchtigste Mann in Wien, was Bücher betrifft. Überdies ein Original, ein vorweltlicher Büchersaurier. Aussterbende Rasse. So gingen wir also ins Café Gluck, dem Hauptquartier Mendels. Und da saß er an seinem viereckigen Tischchen, die Marmorplatte mit Büchern und Schriften überhäuft. Er, bebrillt, Bart umschludert, unbewegt davor, den Blick hypnotisch starr auf ein Buch gerichtet. Er wiegte sich lesend wie ein Busch im Wind. Neben ihm lärmten und krakeelten die Billardspieler, liefen die Marqueure, rasselte das Telefon. Man scheuerte den Fußboden, heizte den Ofen. Jakob Mendel merkte von allem nichts. Er las, wie andere beten, wie Spieler spielen und Trunkene betäubt ins Leere starren. Um uns anzukündigen, hustete mein Freund kräftig. Keine Reaktion. Also wurde auf die Tischplatte geklopft, so wie man an eine Tür pocht. Da sah Mendel endlich auf. Uns stachen zwei kleine wache Augen entgegen, flink, spitz und flippend wie eine Schlangenzunge. Ich wurde präsentiert und durfte mein Anliegen erläutern, wobei ich mich nachdrücklich über den unwilligen Bibliothekar beklagte, wie es mir mein Freund empfohlen. Nicht gewollt hat er geben die Auskünfte. Nein. Nicht gekonnt hat er. Ja. Ein Parch ist er. Ein geschlagener Esel. Mit grauer Haar. Ja. Ich kenne ihn. Gott sei es geklagt, so gut ihm schon 20 Jahre, aber gelernt hat er seitdem noch immer nix. Geld einstecken, das ist das Einzige, was die kennen. Ja. Ziegelsteine sollten sie lieber schnupfen, diese Herren Doktors, statt bei die Bücher zu sitzen. Und Mendel kniff das linke Auge zusammen, genau wie ein Schütze vor dem Schuss, bevor er mir, wie in einem unsichtbaren Katalog lesend, zwei oder drei Dutzend Bücher aufzählte. Zeitgenössische Werke über Magnetismus sowie spätere Schriften und Polemiken für oder gegen Messmer. Jedes Buch mit Verlagsort, Jahreszahl und ungefährem Preis. Obwohl vorbereitet, dies hatte ich nicht erwartet. Zaghaft fragte ich, welche von den aufgezählten Büchern er mir allenfalls besorgen könne. Nun, Man wird sehen, was sich machen lässt. Ja, kommen Sie nur bald wieder her. Der Mendel wird Ihnen inzwischen schon etwas auftreiben. Und was ich nicht hier finde, werde ich anderswo finden. Ja, das mache ich. Ich danke Ihnen. Ach was, wenn einer ein Sechel hat, hat er auch Glück. Soll ich Ihnen die gewünschten Buchtitel aufnotieren? Notieren, mir. Der warnende Ellbogenstoß meines Freundes kam zu spät. Mein höfliches Angebot hatte Jakob Mendel zu einem Buchhandelslehrling oder Bibliotheksdiener degradiert. Sein abseitiges Genie war zu Recht gekränkt. Es bedurfte doch solcher grober Hilfsmittel nicht. Dieser Titan des Gedächtnisses wusste von jedem Werk, dem gestern erschienenen, wie von einem 200 Jahre alten, auf Anhieb genau Erscheinungsort und Preis, neu und antiquarisch. Er erinnerte sich zugleich an Einband, Illustrationen und Faksimile-Beigaben. Aber irgendeine Begrenzung muss es doch gegeben haben. Egal, wie konzentriert da einer ist. Freilich. Außerhalb seiner Bücher wusste dieser merkwürdige Mensch wenig von der Welt, im Grunde nichts. Also begannen alle Dinge des Daseins für ihn erst wirklich zu werden, wenn sie in einem Buch sich gesammelt hatten? Die Bücher selbst las er ja nicht einmal auf ihren Sinn. Nur ihr Name, ihr Preis, ihre Erscheinungsform, ihr Titelblatt zog seine Leidenschaft an. Dann war dieser Mendel also bloß ein 100.000-stelliges Verzeichnis? Damit unproduktiv und unschöpferisch im Letzten. Unzählige Titel und Namen waren wie eingestempelt in die weiche Gehirnrinde eines Säugetieres, statt wie sonst in einen Buchkatalog gedruckt. Na gut. Meinetwegen mag ja das antiquarische Gedächtnis Ihres Herrn Mendel in seiner Vollendung einmalig gewesen sein. Als Phänomen war es nicht geringer als jenes Napoleons für Physiognomien oder das eines Lasker für Schachanfänge. Eingesetzt an einer Universität hätte dieses dämonisch unfehlbare Gehirn Tausenden und Abertausenden von Studenten und Gelehrten helfen können. Mendel wäre ein unvergleichlicher Gewinn gewesen für jene öffentlichen Schatzkammern, die wir Bibliotheken nennen. Diese obere Welt musste ihm aber natürlich versperrt bleiben. Auf ewig. Er hatte schließlich nicht mehr als seine Talmudschule bewältigt. Und residierte nun mit seinen fantastischen Fähigkeiten in jenem Café Gluck. Da ihm für einen ordnungsgemäßen Buchhandel die Konzession fehlte, blieb es beim kleinen Schacher, bei einer wenig einträglichen Tätigkeit. Ja, bei ihm war guter Rat billig. Geld hatte keinen Raum in Mendels Welt. Man kannte ihn nicht anders als im gleichen abgeschabten Rock, wenig essend, nie rauchend und nie um Geld spielend. Von allen menschlichen Leidenschaften hatte er wohl nur eine, die Eitelkeit. Ihm bereitete es Genugtuung, jemandem auf Anhieb Bescheid geben zu können, oder dass es in Wien und auswärts ein paar Dutzend Menschen gab, die seine Kenntnisse ehrten und sie brauchten. Vor über 30 Jahren soll er nach Wien gekommen sein, sagt man. Ein kleines, schiefes Jüngelchen mit noch weichem, schwarzflaumigem Bart und geringelten Stirnlocken. Aber statt Rabbinat zu studieren, musste er wohl schon bald den harten Eingott Jehova verlassen und sich der tausendfältigen Vielgötterei der Bücher ergeben haben. Im Café Gluck war Jakob Mendel hoch angesehen. Er gehörte dort zum Inventar. Sein Tisch wurde gehütet wie ein Heiligtum und seine Kundschaft freundlich bedient. Der größere Gewinnanteil seiner Wissenschaft floss ja auch im Grunde dem Oberkellner Däubler in die Tasche. Dafür genoss Mendel wiederum vielfache Privilegien. Das Telefon stand ihm frei. Und man hob ihm seine Briefe auf. Ihm allein durfte aus dem nachbarlichen Speisehaus ein Mittagessen geholt werden. Und jeden Morgen kam der Besitzer, Herr Standhartner, in Persona an seinen Tisch und begrüßte ihn. Nun aber war dieser orakelspendende Marmortisch leer. Wie eine Grabplatte. Ein Herr Mendel? Bedauere, kenne ich nicht. Nein, ein Herr dieses Namens verkehrt nicht in unserem Lokal. Aber ich hole Ihnen natürlich gern den Oberkellner. Einen Augenblick, bitte. Mendel? Mendel? Und Sie meinen nicht vielleicht den Herrn Mandl vom Kurzwarengeschäft in der Florianigassen? Ich meine, da kann man sich doch schon mal vertun in den Namen. Gut, Sie haben sich nicht vertan, ich verstehe. Nein, dann kann ich Ihnen leider wohl auch nicht helfen. Ein bitterer Geschmack kam mir auf die Lippen. Der Geschmack von Vergänglichkeit. Jahrzehntelang hatte ein Mensch in diesen paar Quadratmetern Raum geatmet, gelesen, gedacht, gesprochen. Und bloß ein paar Jahre mussten hingehen und man wusste nichts mehr von ihm. Oh nein, der Herr Standhartner, der ist auch nicht mehr hier. Der hat doch vor langem schon das Café verkauft und ist gestorben. Der Oberkellner vor meiner Zeit, der Herr Däubler, der lebt jetzt auf seinem Güterl bei Krems. Nein, und vom alten Personal, da ist wohl auch niemand mehr da. Oder doch, warten Sie. Natürlich, die Frau Sporschil, die Toilettenfrau. Aber ob die sich noch wird an einzelne Gäste erinnern können? Ich lasse Ihnen aber gern mal kommen. Und sie kam, die Frau Sporschil. Was konnte ich schon Gutes von ihr wollen, schien ihr misstrauischer Blick zu sagen. Aber kaum, dass ich ihr mein Anliegen benannt. Mein Gott, der arme Herr Mendel, dass an den nur jemand denkt. So ein lieber, guter Mensch. Und wenn ich denk, wie lange ich ihn kennt hab, er war doch schon da, wie ich hier eingetreten bin. Eine Schand war's, wie man ihn später hat behandelt. Na, wissen's denn nicht, was mit ihm passiert ist? Er sei, so erzählt sie, auch als der Krieg im 14er Jahr begonnen, wie immer ins Café gekommen, Tag um Tag, um 7:30 Uhr früh. Ihm sei es wohl gar nicht zum Bewusstsein gekommen, dass Krieg sei. In eine Zeitung habe er ja auch nie geschaut und nie mit wem anderen gesprochen als mit seinen Büchernarren. Selbst wenn die Ausrufe ihren Mordslärm mit den Extrablättern machten und alle Leute zusammenliefen, nie sei da der Herr Mendel mit aufgestanden und hätte zugehört, was in der Welt nun so Schreckliches geschehe. Er habe ja nicht einmal gemerkt, dass der Franz fehle, der Kellner, der bei Görlitze gefallen sei. Verwundert sei er lediglich gewesen, dass damals nur noch so wenig Studenten gekommen seien zu ihm. Mein Gott, der arme Mensch. Den hat doch nichts gefreut und nichts gekümmert als seine Bücher. Die waren doch sein Leben. Und eines Tages berichtete die Frau Sporschil weiter, da sei dann das Unglück geschehen. Um 11 Uhr vormittags wäre ein Wachmann gekommen mit einem Geheimpolizisten. Die hätten gefragt, ob hier ein Jakob Mendel verkehre. Dann seien sie zu seinem Tisch gegangen und hätten ihn aufgefordert, mitzukommen. Sie habe dem Gendarm sofort gesagt, das müsse ein Irrtum sein. Ein Mann wie der Herr Mendel könnte doch keiner Fliege was tun. Aber da habe der Geheimpolizist sie gleich angeschrien, sie solle sich nicht in Amtshandlungen einmischen. Und ich leiste heute noch einen Eid. Der Herr Mendel kann nichts Unrechts getan haben. Die haben sich geirrt. Da lege ich meine Hand ins Feuer für ihn. Man kann in keinen Menschen hineinsehen. Oder? Nein, nein. Jakob Mendel hatte nichts Unrechtes getan. Wie wollen Sie das so genau wissen? Ich erfuhr alle Einzelheiten später. Es hatte sich da ein Räderwerk in Bewegung gesetzt. Auf dem militärischen Zensuramt, das die Korrespondenz mit dem Ausland überwachte, hatte man eine Postkarte abgefangen, ordnungsgemäß frankiert und adressiert, an einen Jean Le Boudet, Buchhändler Paris, Quai de Grenelle, enthaltend die Beschwerde eines Jakob Mendel, die letzten 8 Nummern des monatlichen Boutins Bibliographique de la France trotz vorausbezahltem Jahresabonnement nicht erhalten zu haben. Der Zensurbeamte, ein Gymnasialprofessor im blauen Landsturmrock, staunte nicht wenig. Ein dummer Spaß, dachte er wohl, dass jemand seelenruhig aus Österreich nach Frankreich schreibt, also in das kriegsführende Ausland. Zunächst legte dieser Beamte die Karte als ein Kuriosum in seine Schreibtischschublade, ohne Meldung zu erstatten. Einige Wochen später kam ihm aber erneut eine ähnliche Karte unter, abermals unterzeichnet von eben demselben Jakob Mendel, der jedoch diesmal mit rührender Naivität seine genaue Anschrift beigab. Nun wurde es dem in der Uniform eingenähten Gymnasialprofessor doch ein wenig eng unterm Rock. Er legte seinem vorgesetzten Major beide Karten vor. Na ja, hab sie geschrieben, die Karten. Hat man denn nicht mehr das Recht, für sein bezahltes Geld zu reklamieren? Das hat man doch wohl noch. Oder nicht? Der Major mochte sicher anfangs noch überlegt haben, ob man diesen Einfallspinsel nur scharf anbrummen und dann fortjagen solle oder den Fall ernst aufziehen. Aus dieser Unschlüssigkeit resultiert auf jedem Amte dann fast immer, man nimmt ein Protokoll auf. Name? Jakob. Naja, Jankiew Mendel, Herr Major. Beruf? Hausier. Geburtsort? Bei Petrikau. Petrikau? In Russisch-Polen? Bei der Grenz? Ja, Herr Major, genau dort. So. Wann haben Sie die österreichische Staatsbürgerschaft erworben? Zeig's mir die Papiere. Bitte. Was, das ist ja nur aus Ihrer Schein. Mehr Dokumente habe ich keine. War der Vater Österreicher oder Russ? Natürlich, Russe. Und Sie selber? Nun ja, ich lebe seit über 30 Jahren und länger schon. In Wien? Ja, aber wann haben Sie die Staatsbürgerschaft Österreichs erworben? Wozu? Wozu? Heißt das, Sie sind immer noch russischer Staatsbürger? Eigentlich ja. Der Major wird nun wohl ziemlich erschrocken gewesen sein. Denn das gab es also. In der Hauptstadt Österreichs ging mitten im Kriege Ende 1915 unbehelligt ein Russe spazieren. Das Gespräch wurde zum Verhör. Warum hast du dich nicht als Ausländer sofort gemeldet? Wozu hätte ich mich melden sollen auf einmal? Die Aufforderung dafür stand in der Zeitung. Oder liest du keine? Nein. Wozu? Jakob Mendel wurde zuerst dem Garnisonsgefängnis überantwortet, um dann mit dem nächsten Transport in ein Konzentrationslager überführt zu werden. Es war voller russischer Zivilgefangener. Und Jakob Mendel wäre bestimmt wie so viele andere Unschuldige in diesem Lager bei Komorn dem Wahnsinn verfallen oder an Ruhe, an Entkräftung oder an seelischer Zerrüttung erbärmlich zugrunde gegangen, hätte es da nicht rechtzeitig einen rettenden Zufall gegeben. Graf Schönberg, der ehemalige Statthalter von Steiermark, fanatischer Sammler heraldischer Werke, der frühere Dekan der Theologischen Fakultät Siegenfeld, der an einem Kommentar des Augustinus arbeitete, der 80-jährige pensionierte Flottenadmiral Edler von Piesek, der noch immer an seinen Erinnerungen herumbesserte, sie und andere seiner treuen Klienten hatten wiederholt an Jakob Mendel ins Café Gluck geschrieben. Und von diesen Briefen wurden dem Verschollenen einige ins Konzentrationslager nachgeschickt. Der Kommandant war erstaunt, was für vornehme Bekanntschaften dieser kleine halbblinde Jude hatte. Wer solche Bekannte besaß, musste etwas Besonderes sein. so wurde Mendel erlaubt, die Briefe zu beantworten und um Fürsprache zu bitten. Die Solidarität der Sammler führte zu einer vereinten Bürgschaft von Exzellenz und Dekan. Und so erreichte man schließlich, dass im Jahre 1917 Jakob Mendel wieder zurück nach Wien durfte, freilich unter der Bedingung, sich täglich bei der Polizei zu melden. Eines Tages, Jesus, Marant Josef, ich glaube, ich traue meine Augen nicht. Da schiebt sich die Tür auf und schon stolpert er ins Café der arme Herr Mendel. Einen zerschundenen Militärmantel voller Stopfen hat er angehabt und wie der Tod hat er ausgeschaut. Grau im Gesicht und ganz grau das Haar und so mager, dass es einen erbarmt hat. Er fragt nichts, er sagt nichts, geht hin zu seinem Tisch da und zieht den Mantel aus, aber nicht wie früher so fix und leicht, sondern schwer schnaufen müssen hat er dabei. Alle, die ihn damals sahen, haben es mir wehmütig berichtet. Irgendetwas schien rettungslos zerstört in Jakob Mendel. Seine Augen, jahrzehntelang gewöhnt an die lautlosen, insektenfüßigen Lettern der Schrift, sie mussten Furchtbares gesehen haben. Und schlimmer noch, in dem fantastischen Kunstbau seines Gedächtnisses musste irgendein Pfeiler eingestürzt und das ganze Gefüge in Unordnung geraten sein. In Mendels Gedächtnis, dieser einzigartigen Klaviatur des Wissens, stockten die Tasten. Mendel war also nicht mehr Mendel. Wie die Welt nicht mehr die Welt war. Grauenvoll. Wenn ab und zu jemand um Auskunft kam, soll er den Frager nur erschöpft angestarrt haben. Er verstand alles nicht mehr genau oder verhörte sich. Nein, Mendel war nicht mehr Mendel. Nicht mehr ein Wunder der Welt, sondern nur noch ein müdatmender, nutzloser Pack Bart und Kleider. So ähnlich soll ihn jedenfalls der neue Besitzer des Café Gluck empfunden haben. Ein Herr Florian Gurtner aus Reetz, an Mehl- und Butterschiebung im Hungerjahr reich geworden, hatte er dem biederen Standhartner für 80.000 rasch hingeblätterte Papierkronen die Lokalität abgeschwatzt. Und dann griff dieser Gurtner mit seinen festen Bauernhänden scharf zu und suchte, das alte, ehrwürdige Kaffeehaus auf Nobel umzukrempeln. Bei all dem störte ihn natürlich sehr dieser galizische Schmarotzer, wie er sich ausgedrückt haben soll, obwohl der Vorbesitzer Standhartner ihm seinen alten Gast besonders ans Herz gelegt hatte. Gurtner hatte sich schon das massive Gewissen der Verdienerzeit zugelegt. Er wartete nur auf eine passende Gelegenheit, um diesen letzten lästigen Rest vorstädtischer Schäbigkeit hinauszukehren. Als es bei der Abrechnung mehrmals mit dem Gebäck nicht stimmen wollte, sah Herr Gurtner seine Chance gekommen. Hinter dem Ofenschirm versteckt gelang es ihm, Jakob Mendel zu ertappen, wie der heimlich ohne Bezahlung zwei Semmeln nahm. Nun hatte sich Mendel sofort und für immer zum Teufel zu scheren. Ein Jammer war's. Nie werde ich's vergessen, wie er aufgestanden ist, der Herr Mendel. Weiß wie ein Handtuch. Nicht Zeit hat er sich genommen, den Mantel anzuziehen, obwohl es Jänner war. Und ein Buch hat er liegen lassen in seinem Schreck. Sowas hätte nicht passieren können beim Herrn Standhartner. Aber die Leute von heute, die haben ja kein Herz. Jeden Tag, wann ich vorübergegangen bin an seinem Tisch, jedes Mal hat's mir einen Stoß gegeben. Wo mag er jetzt sein, habe ich mir immer denken müssen. Der arme Herr Mendel. Aber schließlich, wie ich immer und immer nichts gehört habe, da habe ich mir schon gedacht, ich werde ihn nimmer sehen. Doch einmal in der Früh, da tut sich die Tür auf und ich meine, mich trifft der Schlag, denn herein kommt der Mendel. Ich merke gleich, den reißt's hin und her. Ganz glanzige Augen hat er gehabt und der weiß nichts mehr von sich selber. Gott sei Dank, der Herr Gurtner war noch nicht da. Und so springe ich rasch hin, damit ich dem Herrn Mendel klar mache, er soll nicht da bleiben. Und da muss er sich an alles wieder erinnert haben. Denn er fährt zusammen, fängt an zu zittern, aber nicht bloß mit den Fingern, zittert er nach, als er ganzer hat er gescheppert. Und schon stolpert er wieder rasch auf die Tür zu. Dort ist er dann zusammengefallen. Und wir haben gleich die Rettungsgesellschaft telefoniert. Am Abend ist er dann gestorben. Bei Gott, wenn man wo über 30 Jahre einmal so gesessen ist jeden Tag, dann ist eben so ein Tisch einem sein Zuhause. Wir sprachen noch lange von Mendel. Ich, dem er die erste Ahnung eines vollkommen umschlossenen Lebens im Geiste gegeben. Sie, die alte, geschundene Toilettenfrau, die nie ein Buch gelesen, aber diesem Kameraden ihrer unteren armen Welt stets tief verbunden geblieben war. Wir verstanden uns, denn Erinnerung verbindet immer. Jesus, wie vergesse ich bin. Das Buch habe ich ja noch, das, was er damals am Tisch liegen lassen hat. Wo hätte ich es ihm denn auch hintragen sollen? Und nachher, wie sich niemand gemeldet hat, nachher habe ich gemeint, ihr dürft es mir behalten als Andenken. Nicht wahr? Da ist doch nichts Unrechts dabei. Warten's. Es war der zweite Band von Heinz' Bibliotheca Germanorum Erotica et Curiosa, das jedem Buchsammler wohlbekannte Kompendium galanter Literatur. Gerade dieses Buch in den rot aufgesprungenen, unwissenden Händen, die wohl nie ein anderes als ein Gebetbuch gehalten haben mochten. Ist's am Ende was Kostbares? Oder meinen's, dass ich's behalten dürft? Ich schüttelte ihr herzlich die Hand und ging. Denn verstehen Sie, ich schämte mich vor dieser Frau. Sie, die Unbelehrte, sie hatte sogar ein Buch bewahrt, um Mendels zu gedenken. Ich aber, gerade ich, der ich doch wissen sollte, dass man Bücher nur schafft, um über den eigenen Atem hinaus sich Menschen zu verbinden, um sich so zu verteidigen gegen den unerbittlichen Widerpart alles Lebens, gegen Vergänglichkeit und Vergessen. Ich? Sie hatten Jakob Mendel vergessen? Ja. Aber Sie werden über ihn schreiben? Seine Geschichte erzählen? Auch die, die Sie mir erzählt haben, wenn Sie gestatten, natürlich. Sie hat sich ereignet. Und gehört nicht dem Schriftsteller das Leben, das ihn umgibt? Hat er nicht wirklich anzuschreiben gegen das Vergessen, wie Sie es eben so trefflich formuliert haben? Eines Tages werden diese Geschichten vielleicht ein Teil unserer Welt von gestern sein. Schlimme Zeiten. Ein Hörspiel von Hans Bräunlich nach den Erzählungen Die unsichtbare Sammlung und Buchmendel von Stefan Zweig. Die Personen und ihre Darsteller waren der Autor Christian Grashoff, der Antiquar Dietrich Körner, der Forstrat Gerd Ehlers, seine Frau Gertraud Klawitter, seine Tochter Ute Böden, Mendel Horst Hiemer, Frau Sporschiel Erika Grajena. In weiteren Rollen hörten Sie Detlef Nier, Holger Franke, Gerhard Prinzitsch und Georg Helge. Musik Friedrich Goldmann, Gustav Mahler, Richard Strauss und Johann Strauss. Schnitt Uta Weinhardt, Ton Eva Lau, Regieassistenz Bert Bredemeier, Regie Horst Liebach.